wollte doch brav sein, gar kein Alkohol mehr trinken, außer vielleicht ab und an ein Glas Wein. Haarklein, hab ich alle Flyer verbrannt, 3 Jahre lang bin ich schon nicht mehr feiern gegangen. Aha, ich hab nen Heiligenschein, wenn die anderen wieder Party machen, bleib ich daheim. Ja, ja, keine Eskapaden, keine Pep-Up-Fahrten, keinen Stress mehr haben. Wollte besser schlafen an den Samstagen und am messerscharfen Verstand haben. Kein Handkuss für die übrigen Chicks, Schatz, guck, ich hab nur Gefühle für dich. Hab den Shampoos in die Spüle gekippt, keine Tanzclubs, nur Müsli statt Chips. Siehst du mich im Bars beim Leeren von Gläsern, dann darfst du mich teeren und federn. Du siehst mich nicht mehr feiern gehen, Indianer Ehrenmord. Du wirst mich nicht mehr reiern sehen, Indianer Ehrenmord. Indianer Ehrenmord, Indianer Ehrenwort, Indianer Ehrenmord. Ich wollte mir treu sein, Joints nein, Mann, ich schwör auf alle, sie ballern mir nie wieder das Zeug rein. Ein Päuslein von dem ganzen Partystress und ich tu wieder was für den Body Mass Index. Ja, ich werde BWLer oder Architekt und verstoße auch nie wieder gegen Strafgesetz. Krieche nicht mehr rum wie ein Tausendfüßler, lese schlaue Bücher, deshalb glaub ich klüger. Alle meine Freunde sind noch faule Lügner, planlos, ziellos, genau wie früher ich. Verschieb keine Termine mehr, hab den Schlampen und Drogen den Krieg erklärt. Und ich geh dagegen vor mit Maschinengewehr, damit in meinem Leben endlich wieder Frieden herrscht. Bekämpfe dann schnell noch Menschenhandel, geh gleichzeitig pumpen und Spenden sammeln. Du siehst mich nicht mehr feiern gehen, Indianer Ehrenmord. Du wirst mich nicht mehr reiern